Danke, genügt ja. Das ist aber ein stürmischer Empfang hier heute Abend. Meine Güte, ich habe schon gedacht, ich bin hier der Einzige, den ich kenne heute Abend. Zwei Jungfrauen sollen hier sein heute Abend, habe ich mir sagen lassen. Eine sucht die andere. Und einige Herren sehe ich mit den eigenen Frauen. Einige haben das zweite Programm dabei. Ihr Bratkartoffelverhältnis. Das sind ja Sachen, Kinder, das merkt man doch schon beim Reinkommen, wenn die Leute reinkommen. Ne? Tür geht auf, wer kommt rein? Er. Ne? Tür knallt zu, gegen was? Das ist sie. Ne? Ne? Aha, der Alte hat die eigene dabei. Ne? Das ist, ja, typisch. Ich traf eben hier vor der Tür einen alten Schulfreund. Ich sag, na du, sagt er, wieso immer ich? Ich sag, du hast so eine eingedrückte Nase, warst du mal Boxer? Sagt er, nee, Fensterputzer im Eros-Center. Da ist der eines Tages vom Gerüst gefallen, hat ein Kollege von oben gerufen, hast du was gebrochen? Sagt er, nee, nur ein bisschen Kartoffelsalat. Pass auf. Das ist ein verrücktes Huhn, kann ich euch sagen. Der geht zu Hause immer rückwärts aufs Klo. Also, ja, der kann mit seinen großen Füßen so schlecht wenden. Und ich sag, du hast ja ein Loch in der Hose. Sagt er, das macht nichts, mit Benzin geht das wieder raus. Der ist verrückt. Sagt er zu mir, warst du mal im Zweiten Weltkrieg? Ich sag, nee, ich sag, da musst du mal hingehen, da ist eine Stimmung. Kinder, der Typ, pass auf, wir sind ganz unter uns, das muss ich erzählen. Der Typ hat in seinem Leben so viel hinter sich, der hat alle Berufe durch, der hat so viel geleistet, sogar den Offenbarungseid. Also der, ehrlich, da war mal, alle Berufe hat er durch, der war mal Vorarbeiter bei den Erwerbslosen eine Zeit lang. Dann war er angestellt in der Baumschule als Trauerweide, nicht? War eine Zeit lang Frikadellenkneter in einem vegetarischen Restaurant. Alles gemacht, ehrlich. Hausbesorger in einem Mädchenpensionat ist er gewesen eine Zeit lang. Ja, hat früher immer so schön gesagt, wenn ich mal groß bin, möchte ich Lilliputaner werden. Was ist er geworden? Testfahrer bei Matchbox. Nicht? Also kann man... Ich sag vorhin noch so schön zu ihm, ich sag, du siehst fürchterlich geschafft aus. Ja, sagt, ich hab mit meiner Frau heute Nachmittag Tischtennis gespielt, das war eine Raserei. Du. Ich sag, hör mal zu, das ist ein ganz ruhiges Spiel. Ja, wir hatten nur einen Schläger. Pass auf, da hat das bei denen zu Hause an der Tür geklingelt. Sie macht auf und sagt, was wollen Sie? Sagt er, ich soll Ihr Klavier abholen. Sagt sie, Sie haben doch nur einen Arm. Sagt er, wieso haben Sie zwei Klaviere? Da hat sie mal zu der Nachbarin gesagt, was ist ihr Mann denn von Beruf? Sagt sie, der ist Lotse. Lotse, was ist das denn? Ja, der bringt immer die Schiffe raus. Komisch, das macht bei uns immer das Dienstmädchen. Pass auf, und seine Frau, das ist eine tolle Person, von der kann ich sprechen. Das ist interessant. Die sieht aus wie so ein ungepflegtes Grab. Also die kann reden. Die hat, also in den Bergen hat die sich erkältet. Die wollte beim Echo immer das letzte Wort haben. Ehrlich. Die hat im Sommerurlaub einen Sonnenbrand auf der Zunge gekriegt. Also die Frau, ehrlich. Früher hat er mir so schön gesagt, wenn ich mal heirate, also ich möchte eine Frau heiraten, die kochen kann wie meine Mutter. Was hat er gekriegt? Eine Mutter, die saufen kann wie sein Vater. Also ehrlich. Ja, das ist also ehrlich. Die Frau, das ist interessant, also die hat... Ehrlich, die hat so einen geballten Charme, diese Frau, die ist irrtümlich mal, also zu früh aus dem Schleudergang geraten. Also, ja, die hat so einen großen Kopf, also mit ihrem Hut kann sie 10 von Kartoffeln kaufen. Könnt ihr also, und einen Tang hat die, eine Haut wie so ein 18-jähriger Pfirsich, also wunderschön. Ehrlich, und einen Mund hat die, also ehrlich, ohne Ohren könnte die im Kreis lachen, also ehrlich. Die Frau hat den Hinterkopf vorn, also bei der ist vorn alles getürmt, lockig und hinten gestürzt, flockig. Könnt ihr euch vorstellen? Also, ehrlich, ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt. Also die ist so hässlich, wenn die zu Hause in den Spiegel guckt, denkt sie, sie hat Besuch. Also ehrlich, die haben sie im Sommer als Vogelscheuche im Garten aufgestellt, da haben die Vögel die Kirschen vom letzten Jahr wiedergebracht. Also ehrlich. Ich nein, pass auf. Er sagt. Er sagt, meine Frau, also trotzdem bin ich irgendwie stolz auf sie, sagt er. Also, wenn man bedenkt, dass der menschliche Körper zu 92% aus Wasser besteht, dann ist das schon irgendwie toll, was sie aus den letzten 8% gemacht hat. Sagt er, die sieht aus mit ihrer Frisur wie eine alte Frau. Jetzt hat sich ein Stoppelschnitt schneiden lassen, jetzt sieht sie aus wie ein alter Mann. Also, die ist mal zum Chirurgen gegangen und hat gesagt, Doktor, können Sie mich verschönern? Sagt der Typ, mir leid, Enthauptung nehmen wir nicht vor. Ja, ey. Die hat mal, sagt er neulich zu mir, meine Frau, jetzt hat sie eine Kur mit Schlammpackung gemacht. Ich sage, ist sie schöner geworden? Sagt er, anfangs war sie das, aber jetzt bröckelt das Zeug wieder ab. Pass auf, die führen ja nur deshalb so eine glückliche Ehe, also weil sie nicht miteinander verheiratet sind. Also er hat ja 14 Kinder, also der wird mal an Überzeugung sterben. Und die sind, ehrlich, alle... Pass auf, alle schön bunt, die haben ja mal die Pille mit Smarties verwechselt. Und der nimmt immer Topflappen mit ins Bett, sonst kann er seine heiße Frau gar nicht anfassen. Also ehrlich, das ist ehrlich. Ich erinnere mich noch ganz genau an die Geschichte, hat er ganz früher mal gesagt. Ich sagte doch zu ihm, wie geht deine Ehe so? Sagt er, oh du, meine Frau ist hässlich. Sagt er, das ist schlecht, nicht? Sagt er, nee, ist gut fürs Geschäft. Und ich sag, hat sie 8 Kinder mit in die Ehe gebracht, alle hässlich. Ich sag, das ist aber schlecht. Nee, ich sag, das ist gut fürs Geschäft. Ich sag, was hast du für ein Geschäft? Sagt er, eine Geisterbahn. Pass auf, und der... Pass auf, und der Jüngste, der konnte nie sprechen. Da habe ich zu ihm gesagt, pass auf, da musst du mal nach Frankreich fahren, in dieses Wunderbad da, nach Lourdes. Da sind die dollsten Sachen passiert, da konnten Gelähmte, konnten wieder gehen, also, und Blinde konnten gucken, und da war, also, da musst du mal hinfahren, hältst sie mal so einen Kopf so richtig ins Wasser rein, sollst mal sehen. Der fährt nach Lourdes, nimmt den Kopf von den Jungen, stippt ihn so dreimal ins Wasser, kommt da raus und sagt, du Blödmann, Mensch! Denkt der Mensch, der Junge kann ja sprechen. Dass der ruft überglücklich seine Frau und sagt, Liebling, stell dir vor, der Junge kann sprechen. Ich habe ihn so dreimal ins Wasser gestippt, da kam der raus und sagt, du Blödmann, Mensch. Sagt sie, du bist auch ein Blödmann, seit ich den Verkehrten mitgenommen bin. Die beiden führen eine Ehe, eine ganz glückliche. Sagt er neulich zu seiner Frau, du Alte, wo sind meine Golfsocken? Sagt sie, wieso Golfsocken? Ja, die mit den 18 Löchern. Da blättert sie im Kochbuch, sagt er, was suchst du denn da? Ja, sagt sie, ich kann nicht finden, wie man Wäsche kocht. Die geht aber immer gut in Zeug, das Mädchen. Also ein Kostüm hat sie aus Ziegenleder, da geht sie immer Ton in Ton. Also wunderschön. Ich hab neulich so schön noch zu ihr gesagt, auf einer Party, ich sag, nee, die Frau, ihr Kleid gefällt mir von Jahr zu Jahr besser. Und daraufhin ist sie dann doch mal in ein Geschäft gegangen und hat zur Verkäuferin gesagt, ich möchte gern das Kleid im Fenster anprobieren. Sagt sie, gern, aber wir haben sonst auch Kabinen. Pass auf, und dann... Komm mal ruhig. Dann hat sie dieses Kleid angezogen. Das war so ein Kleid nach dem Motto, so man trägt wie der Herz. Also ihr kennt das. Nee? Sagt sie zur Verkäuferin, meinen Sie nicht, dass der Ausschnitt ein bisschen zu tief ist? Sagt sie, haben Sie Haare auf der Brust? Nein. Ja, sehen Sie, dann ist der Ausschnitt zu tief. Dann kam sie mit dem Kleid zu Hause an und sagt, Liebling, das Modell heißt Capri. Sagt er so, ich habe gedacht, Capri wäre eine Insel und kein Erdteil. Es ist schön. Sagt sie, Liebling, wir haben doch demnächst unseren Kostümball. Als was soll ich da gehen? Sagt er, mit deinen Krampfadern am besten als Landkarte. Du. Und die Ehe, Kinder, die Ehe fing mal so glücklich an. Da, als Seemann kam er zurück von weiter Reise und sie stand schon an der Landungsbrücke, erwartete ihn und er rief ihr vom Schiff aus zu. EB, EB, EB, ruft sie zurück. EE, EE. Sagt der Kapitän, wie unterhalten Sie sich komisch mit Ihrer Frau? Was hat sie denn gesagt? Ach, immer dasselbe, sie will erst essen, Mensch. Nein, ich habe schon gemerkt, dass ihr hören wollt, aber das ist... Nach der Hochzeitsnacht hat sie denn gesagt, essen tust du auf wie ein Kaninchen. Pass auf, ich habe ihn hier... Ich habe ihn ja neulich mit seinem Hund getroffen. Ich sage, wo willst du mit ihm hin? Sagt er, zum Uhrmacher. Ich sage, wieso zum Uhrmacher? Ja, da bleibt immer stehen. Ehrlich, ein Hund, der schläft nur, der ist nur müde. Er hat einen Posten bei der Polizei gekriegt, im Innendienst jetzt. Und da sind die mal mit dem Hund spazieren gegangen, eine ganz traurige Sache. Im Wald spazieren gegangen, kam ein Jäger, nahm wortlos ein Gewehr, knallte den Hund an. Sagt sie, eine Frechheit, eine Unverschämtheit, wie können Sie meinen Hund ohne Grund erschießen? Oder hören Sie mal zu, gnädige Frau, Ihr Hund hatte die Tollwut. Sagt sie, woher wissen Sie das? Dann gucken Sie doch mal genau hin, die kahlen Stellen am Kopf, die triefenden Augen, die hängende Rute. Sagt sie, hau bloß ab, sonst erschießt er dich auch noch mit. Ich wollte ihn kürzlich mal besuchen, kam an das Haus. Also der wohnt ja in einer Gegend, also wenn da mal einer pünktlich die Miete bezahlt, kommt gleich die Polizei und fragt, woher er das Geld hat. Pass auf, seine Frau guckte aus dem Fenster, ich sah, sein Mann zu Hause. Sagt sie, nee, ich sag, dann kann ich ja wieder gehen. Sagt sie, nee, komm rauf, trink eine Tasse Kaffee. Ich sag, nee, hab ich schon. Sagt sie, dann komm doch so rauf. Nee, hab ich auch schon. Der badete mal sein Baby zu Hause und hat es so an beiden Ohren gepackt, nicht? Und zog es so durchs Wasser. Ist auch ein Menschenskind, so macht man das doch nicht. Das ist doch ein zartes Geschöpf. Dann nimmt man die eine Hand unter den Po und die andere unter den Hinterkopf und dann schwenkt man es ganz vorsichtig durchs Wasser. Warte, das weiß ich, aber denkst du mir, wie die Finger verbrühen hier mit? Auweia. Nein, pass auf. Sagt er übrigens, mein Sohn wird Rosenmontag getauft. Ich sag, das ist aber ein komischer Name, Mensch. Und ehrlich, den Kleinen, den macht er so sehr, den lässt er mit Rasierklingen spielen. Also der erzieht seine Kinder anti-autoritär. Die dürfen in die Windeln scheißen, wann die wollen. Also ehrlich. Sagt er, aus meinem Sohn soll mal was ganz Großes werden. Also ich habe ihn jetzt zum Professor aus Oxford kommen lassen, bei dem lernt er Englisch. Dann habe ich ihn so eine Mademoiselle kommen lassen aus Paris, bei der lernt er Französisch. Ich sag so, bei wem lernt der Junge denn Deutsch? Sagt er, bei mich. Er ist ein echter Manager-Typ, richtig so ein Snob, also gestresst. Kommt er neu nach Hause und sagt zu seiner Frau, wie geht's den Kindern, was ist zu essen? Sagt sie, Masern und Rouladen. Ein echter Snob, also ehrlich, wenn der ein Buch lesen will, schreibt er sich eins. Der röstet seinen Toast auf einer Stradivari. Also sein Kleinst hat sich mal für die Skiffle-Band so ein Waschbrett gewünscht. Was macht er? Er schenkt mir eine vollautomatische Waschmaschine. Also ehrlich, und die Kleinsten unter sich, die erleben Sachen, die Lütten, die sind ja so altklug. Da haben sie mal mit den Nachbarskindern, sagt der Nachbarjunge, mein Papi, der hat immer die Taschen voller Geld, fährt ein ganz großes Auto. Sagt er, meiner ist auch Busfahrer. Sauber, Kinder wie die Bilder. Da hat er zu der Lehrerin gesagt, Frau Lehrerin, bilden Sie mal einen Satz aus Mann, Frau, Liebe, Eier und ein Zimmer. Sagt sie, das kann ich nicht. So ganz einfach, Ei, Ei, liebe Frau Zimmermann. Sagt die Lehrerin, Fritzchen, du bildest du einen, was ist an diesem Satz verkehrt? Pass auf, der Ochse und die Kuh steht auf der Weide. Was ist daran verkehrt? Sagt er, die Dame muss man zuerst nennen. Der hat Sachen gemacht, hat in meinem Aufsatz geschrieben, die Bäuerin saß am Ufer des Flusses und melkte die Kuh, im Wasser sah es umgekehrt aus. Pass auf! In einem anderen Aufsatz hat er geschrieben, und sie ritten durch die endlose Nacht. Als der Morgen graute und die Sonne aufging, merkten sie, dass sie die Pferde vergessen hatten. Da ist er mal mit dem Fahrrad auf den Bürgersteig gefahren, sagt der Wachmeister, das ist verboten. Wie heißt du? Fritzchen. Und dein alter Willi. Als Baby wollte der immer nicht essen, hat seine Mutter gesagt, pass auf, wir machen das jetzt mal ganz einfach. Du bist jetzt eine Straßenbahn und jeder Löffel, den du isst, ist ein Fahrgast. Sagt er, auffallen, Mami, das ist prima, das machen wir. Pass auf, hier kommt der erste Fahrgast, prima, hier kommt der zweite Fahrgast, auch schön, hier kommt der dritte Fahrgast, das geht ja prima. Sagt er, Mami, jetzt alles wieder aussteigen. Oh, Mann. Pass auf! Und ein schönes Thema ist ja, das muss ich euch erzählen, wenn der mit seinen Großeltern zugange ist, der Lütte, das ist, sagt er neulich, Opa, weißt du, wann eine Panik entsteht? Sagt er, nee, mein Junge, ist ganz einfach, wie beim Gruppensex der Unterste ans Telefon gerufen wird. Opa, sagt er, Opa, kennst du denn Gruppensex im Bäckerladen? Sagt er, nee, mein Junge, das ist doch ganz einfach, wenn ein warmer Berliner auf drei Schnecken liegt. Sagt der Opa, wie nennt man dann einen Neger, der 12 Kinder hat? Sagt er, weiß ich nicht. Ganz einfach, Black und Decker, Black und Decker. Sagt der Opa, warum heißen denn Eisbären Eisbären? Sagt er, das weiß ich nicht, mein Junge. Das ist ganz einfach, weil die weiß sind. Wenn die rot wären, dann würden die ja Himbeeren heißen. Opa, was muss eine Frau ausziehen, um ihren Mann ins Bett zu kriegen? Sagt er, das weiß ich nicht. Den Stecker von Fernsehapparaten. Opa, pass auf. Opa, ich habe ein Rätsel für dich. Läuft über die Straße und rasselt. Was ist das? Das weiß ich nicht. Das ist eine Ameise in Schneeketten. Oder Opa, ein anderes Rätsel ist weiß und hüpft von Birke zu Birke. Was das? Weiß ich nicht. Das ist Dr. Dralle, der sucht neues Haarwasser. Oder Opa? Pass auf, oder Opa? Opa dreht sich auf einer Wiese dreimal im Kreis und ist schwarz. Was ist das? Sagt er, weiß ich nicht. Das ist ein Maulwurf beim Hammerwerfen. Opa, noch ein Rätsel, pass auf. Hüpft auf einer Wiese und ist schwarz. Was das? Sagt er, weiß ich auch nicht. Das ist der gleiche Maulwurf, den ist der Hammer auf den Fuß gefallen. Opa, weißt du denn, was ein Wallach ist? Sagt er, nee, mein Junge, ein Wallach, das ist ein Hengst, der nicht mehr fenstern kann. Opa, ich habe ein schwieriges Rätsel. Pass auf, Opa. Zwei Frauen sitzen auf einer Parkbank und essen eine Bockwurst. Die eine beißt herzhaft rein und die andere macht vorsichtig die Pelle ab. Opa, welche von beiden ist verheiratet? Sagt er, weiß ich nicht. Ist ganz einfach, die mit dem Trauring, Mensch. Aber, Freunde, ihr merkt, das ist für die ältere Generation heute nicht immer ganz einfach mitzukommen. Das geht ja alles so schnell in unserer heutigen Zeit, so hektisch. Nicht wie Oma zu Opa sagt. Opa, ich lese hier gerade, wenn das brennt, dann soll man 112 rufen. Früher riefen wir doch immer Feuer, Feuer. Pass auf, denk doch an die drei Rentner, die da im Altersheim St. Blasius sitzen, da in Bad Soog brennen. Sagt der eine, wenn ich mal tot bin, dann möchte ich liegen neben Bismarck, der hatte viel Ahnung von Heringen. Sagt der eine, wenn ich mal tot bin, dann möchte ich liegen neben Beethoven. Der machte eine scheiß Musik, aber eine dufte Frisur hatte der. Sagt der dritte, wenn ich mal tot bin, möchte ich liegen neben Lollo Brigida. Sagt er, eine bisschen verrückt, die ist noch gar nicht tot. Sagt er, eben drum. Da sagt der Pfarrer doch in der Kirche, Oma, dein Gebiss ist runtergefallen. Nee, das ist nicht meins, das ist von meinem Mann. Das nehme ich immer mit, sonst frisst er mir morgens schon den Schweinebraten auf. Da sagt doch Oma zu Opa, Opa, ich lese hier was in der Zeitung von so einem Flitzer, was das? Das kennst du nicht, Oma? Das sind die modernen jungen Leute, die ziehen sich plötzlich nackelig aus und dann laufen sie ganz schnell über die Straße. Die flitzen über die Straße, deshalb heißen die Flitzer. Oh, sagt sie, das ist interessant, das machen wir heute Abend mal hier im Altersheim. Tatsächlich, Oma, beim Armbub flitzt sie durch den Saal, wie Gott sie geschaffen hat. Sagt die eine zu anderen, sag sie, was war das da eben? Ja, sagt sie, das war Frau Müller, die wollte uns vor ihr neues Kleid zeigen. Ja, sagt die andere, sie hätte das aber vorher ruhig ein bisschen bügeln können, nicht? Freunde, seien wir ehrlich, es ist schon eine verrückte Zeit, in der wir leben. Wie ein Skelett zu einem Eimer Wasser sagt, na, mal Schneemann gewesen, was? Das ist blöd. Da pass auf, da standen doch auf St. Pauli zwei Bordsteinschwalben unter der Brause, sagt die eine, du hast hier Pickeln auf dem Po. Sagt sie, das sind keine Pickeln, das ist Blindenschrift, das sind meine Preise, Mensch. Das passt sehr schön in dieses Thema hinein. Auch die Tankstellenbesitzer will man jetzt hier aufwerten. Nicht die von Aral, die heißen denn die Aralisten, die von Shell heißen die Shellisten, die von Esso die Essoisten und nur die von BP, die wollen doch nicht mitmachen. Da sagt doch der eine zum anderen beim Schützenfest, wo nehmen die dieses Jahr die Ehrenjungfrauen her? Sagt er hinterm Festzelt. Treffen sich zwei Karpfen, sagt der eine zum anderen, hi, sagt der andere, wo? Kennt ihr den Unterschied zwischen Picknick und Panik? 28 Tage. Und das ist. Kinder, ich sage immer, man muss heutzutage wieder unter Leute gehen. Ich sage immer, Kinder, geht weg von der Flimmerkiste, geht mal außer Haus, bewegt euch wieder oder macht mal eine Schnitzeljagd in der Schlachterei oder irgendwas. Oder lest mal wieder Zeitung, das ist wieder in. Ich habe jetzt gelesen, also eine schöne Mitteilung, also der jugoslawische Gastarbeiter Mirko Petrovic wurde von seinem Polier bei der Arbeit überrascht. Habt ihr den Tipp der Woche gelesen? Hausfrauen sollten sich beim Kartoffelschälen etwas anziehen. Auch Kartoffeln haben Augen. Nein, Frauen. Freunde, Frauen sollten immer was anziehen, auch wenn es nur die Beine sind. Habt ihr heute Morgen im Funk? Habt ihr heute Morgen im Funk die Morgengymnastik gehört? Guten Morgen, liebe Hörer, wir kommen zur ersten Übung. Also auf und nieder, nun das andere Augenlid. Auf und nieder, zauberhaft. Ja. Wie der Bürgermeister fragt, als die Glocke geläutet wird, wo brennt es denn? Sagt er, beim Bauern Huber, so, das ist doch gar nicht versichert. Wie der Filmproduzent seinen Stahlett so ganz zart über den Po streicht und sagt, wenn du das alles im Kopf hättest. Da sagt der Malermeister zum Lehrling, so, jetzt zuerst streichst du mal die Fenster. Der ist fertig und sagt, Meister, die Fenster sind gestrichen, soll ich jetzt die Rahmen streichen? Frau, pass auf! Haben wir Malermeister hier? Ich merke das schon. Frau Gräfin sitzt in der Badewanne. Plötzlich passiert ihr etwas Menschliches. Die Tür wird aufgerissen. James kommt rein mit der Flasche Bier, Tablett, Glas. Sagt aber, James, ich hab sie nicht gerufen. Aber natürlich, gnädige Frau, haben doch gerufen. Butler, bring a bottle Bier. Freunde, es gibt schon verrückte Sachen in unserer heutigen Zeit. Wie einer von unten raufruft, ist Susi zu Hause, kommt die Stimme von oben, nein, der wurde nicht mehr hier. Das ist ein schönes Thema, ne? Pass auf, ein nicht ganz heißer, also ein warmer, den nennt man ja heute Erich, also vorne er, hinten ich. Und der wurde immer von den Schulkindern geneckt. Die gingen morgens immer an seinem Haus vorbei und rufen immer rauf, blöder Schwulibert, blöder Schwulibert. Eines Tages sagte er, ihr bösen, bösen Kinderchen, wenn ihr das morgen noch einmal sagt, dann hetze ich meinen großen Hund auf euch. Am nächsten Morgen gehen die wieder vorbei, blöder Schwulibert, blöder Schwulibert. Da geht unten die Tür auf, er kommt raus mit seinem riesen Bernardiner und sagt, Bernie Fass, sagt er, wow, wow. Auweia. Ein herrliches Thema. Ich sag gestern noch zu meiner Frau George, sag ich. Weißt du eigentlich, wie viele Schwule es gibt? Sagt er, viel zu wenig. Da hatten doch zwei Süße einen Verkehrsunfall auf der Kreuzung. Aus dem anderen Wagen stieg ein Herr, der gleichsam, meine Herren, bitte kein Ärger, keine Polizei. Hier haben Sie 100 Mark, aber bitte keine Polizei. Sagt der Klaus Rüdiger, du gehst sofort zur Polizei. Meine Herren, machen Sie doch keinen Ärger. Hier haben Sie 300 Mark, aber bitte keine Polizei. Sagt der Klaus Rüdiger, du gehst sofort zur Polizei. Meine Herren, mein letztes Wort, 500 Mark, keine Polizei. Sagt der Klaus Rüdiger, du gehst sofort zur Polizei. Meine Herren, wissen Sie was, ich kann mich am Arsch lecken. Sagt der Klaus Rüdiger, bleib hier, der Herr mit dem uns verhandeln. Wie der Richter sagt, Angeklagter, heben Sie den Kopf, wenn ich mit Ihnen spreche. Da hebt er den Kopf, sieht den Richter und sagt, ach, hier arbeitest du. Freunde, ich könnte mit euch noch stundenlang plaudern, aber ich bin der Meinung, wir sollten diese kleine Platte jetzt umdrehen. Und ich möchte mich verabschieden von euch mit einem kleinen epochalen Fünfzeiler aus meiner Sturm- und Drangzeit. Die Frauen werden bei der ersten Zeile gleich strahlende Augen kriegen, ich weiß das. Frau Wirtin hat auch eine Nonne. Die hat einen Bauch wie eine Tonne. Und als sie wollte entbinden, da fiel der ganze Doktor rein und war nicht mehr zu finden. Tschüss! Karneval hier, das ist ja. Ihr habt mich wiedererkannt und ich habe eben schnell in der Pause noch mit der Klofrau ein bisschen geplaudert. Wartet da mal. Die Frau ist aber scheißfreudig, da müsst ihr mal hingehen. Da ist aber in die gekachelten Räumlichkeiten, also nirgendwo steht man sich so herrlich offen gegenüber wie da. Man kann Wasser trinken, man kann es auch lassen, aber... Aber ihr merkt daran, an diesen kleinen Sachen schon, man darf heutzutage nicht alle Leute in einen Topf werfen. Das tun selbst Kannibalen nicht. Wisst ihr, was ein Kannibal ist, der seine Mutter gefressen hat? Der ist halbweise. Ja. Was ist denn ein Kannibale, der Vater und Mutter gefressen hat? Der ist satt. Was ist denn ein Kannibale, der sein ganzes Dorf gefressen hat? Der ist Dorfältester. Guck mal, das ist schwarzer Humor. Wir haben wieder ein Thema aufgegriffen, ein Lieblingsthema von mir. Wie die Frau des Henkers sagt, mein Mann kann niemandem etwas abschlagen. Wie sie nach Hause kommt und sagt zu ihm, du, die Ärzte haben Opa aufgegeben. Das ist hoffentlich nicht an unserer Adresse. Das ist schwarzer Humor. Wieder einer auf dem elektrischen Stuhl sitzt. Sagt der Pfarrer, Bruder, haben Sie noch einen letzten Wunsch? Ja, sagt der Hochwürden, würden Sie bitte meine Hand halten. Habt ihr die Anzeige für eine Putzfrau, die Todesanzeige für eine Putzfrau gelesen? Sie kehrt nie wieder. Das sind alles so Sachen. Ich hab jetzt auf einem Grabstein gelesen. Hier ruht in Frieden Dr. Horn, hat einer drunter geschrieben, und die er behandelte liegen weiter vorne. Okay. Da sagt der Lehrer in der Schule, könnt ihr mir das Wort kondolieren erklären? Ja, sagt der Herr Lehrer, kondolieren ist gratulieren, wenn einer gestorben ist. Sagt er, was ist denn dein Vater? Sagt er, vom Traktor überfahren. Deine Mutter vom Traktor überfahren. Was machst du? Traktor fahren. Da ruft doch der Einäscherer vom Krematorium bei seinem Chef an und sagt, Chef, ich habe hier ein großes Problem, ich soll doch den Lilliputaner verbrennen. Ich schaff das nicht, ich habe schon das kleinste Ross genommen, der fällt immer wieder durch. Oder so? Haben Sie Ärger? Bringen Sie mit rüber. Rauch ihn in der Pfeife, du. Bitte, Freunde, wie heißt es immer so schön? Rauche nie im Bett. Die Asche, die runterfällt, könnte deine eigene sein. Und wie Frau Kuhschwanz für ihren verstorbenen Gatten einen Grabstein bestellen will und sagt zu dem Verkäufer, wissen Sie, der Name Kuhschwanz, der macht sich wahnsinnig schlecht auf seinem Grabstein. Mein Gatte wurde zu Lebzeiten immer verhöhnt mit diesem Namen. Und können wir das nicht anders sagen? Sagt der Verkäufer, natürlich, können wir ganz anders. Sagen wir einfach, hier liegt verriegelt und verrammelt, was der Kuh am Hintern bammelt. Wieder einer in die vollbesetzte Straßenbahn steigt, holt sein Glasauge raus, wirft das ein paar Mal hoch, sagt sein Freund, was soll denn der Quatsch? Ja, sag, ich will wissen, ob vorne noch Platz ist. Da saß eine dufte Blondine. Also ein Body, also für die Kurven brauchte man Bordsteinfühler. Könnt ihr euch vorstellen? Also die, ja, auf dem Schoß einen unheimlich arroganten Pudel, den sie ganz zärtlich streichelt, denn ihr gegenüber, der stand wie der Hirsch in der Brunft. Ne? Sagt er, so gut wie der Pudel, möchte ich das auch mal haben. Sagt er, sagen Sie das nicht, ich kriege ab mal ihn zum Arzt, dass Sie ihn den Schwanz kopieren. Und da, pass auf, da kam einer rein, stinkvoll bis zum Eichstrich. Links sitzen alles voll Idioten und rechts sitzen alle Ehebrecher. Steht einer auf und sagt, eine Unverschämtheit, eine Frechheit. Ich bin seit 20 Jahren glücklich verheiratet. Ich habe meine Frau noch nie betrogen. Sie ist 20 Jahre noch nie betrogen. Setzen Sie ganz schnell rüber zu den Vollidioten. Hier zum Beispiel vor diesem Hauruck-Schuppen hier. Da tastete einer alle Autos ab. Sagt er, was machen Sie denn da? Sagt er, ruhig, Mensch, ich suche mein Auto. Sagt er, so finden Sie Ihren Wagen nie. Sagt er, natürlich, mein Wagen hat Blaulicht, Mensch. Ehrlich. Da kam einer rausgetorkelt, da stand so ein Uniformierter vor der Tür. Sagt er, besorgen Sie mir ganz schnell ein Taxi. Oder eine Frechheit. Das bilden Sie gar nicht ein. Ich bin ja nicht der Portier. Ich bin Marineadmiral. Das ist so, dann bringen Sie mir ein U-Boot, Mensch. Da standen zwei an der Hauswand und pinkelten. Kommt der Wachmeister und sagt, sofort aufhören, einpacken. Die beiden gehen weiter, sagen, ich habe ja angeschmiert, so eingepackt habe ich ja nicht aufgehört. So sieht's doch aus, nicht? Seien wir ehrlich. Mich dürstet. Das ist bei vielen das Einzige, was aus der Bibel schon hängen geblieben ist. Das ist so, ja. Hier doch einer reinkommt und sagt zum Wirt, Prosit, Neuer! So, da wird aber Paul, wir haben doch Ostern. Das ist ja Ostern? Weil so spät bin ich noch nie nach Hause. Da wird meine Alte ganz schön kochen. Da sagt er nebenan, du hast gut, wenn ich nach Hause komme, kriege ich nichts mehr zu fressen. Hier, also über den Laden können wir ja ein bisschen plaudern. Also die haben einen tollen Koch hier, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Also der kann Vanilleeis anbrennen lassen. Also, ja, alles, was hier warm ist, ist ja hier Suppe. Was kalt ist, ist Bier. Und da sagt ein Gast, Herr Ober, wo sind die Toiletten hier? Sagt er, gibt's hier nicht. Hier bescheißt einer den anderen. Und Kinder, die Kellner haben das auch heutzutage so schwer. Wenn früher so ein Kellner in so einem Laden so 10 Jahre drin war, hat er sich selbstständig gemacht. Heute geht es nicht mehr. Überall Registrierkassen. Das ist auch schwer. Da saßen zwei und hatten gegessen. Sagt der eine, du, was wir eben gegessen haben hier, das war alles vom Ross, vom Pferd. Sagt er, so, das Apfelmus auch. Ein anderer sagt, Herr Ober, hier ist eine Fliege in der Suppe. Sagt er, bin ich mal lange, mein Herr. Sehen Sie die Spinne am Tellerrand? Da kam einer rein und sagte, Ober, ganz schnell eine Gulaschsuppe, einmal Rouladen, hinterher eine Schwarzwälder Kirschtorte. Aber mein Herr, Sie haben doch die Speisekarte noch gar nicht gesehen. Nein, aber das Tischtuch. Ein anderer Gast sagt, Herr Ober, das Steak ist katastrophal. Ich kann das beurteilen, ich bin aus der Branche. So, sind Sie Schlachter? Nein, Schuhmacher. Und sagt, dann nehmen Sie das Steak wieder mit und sagen Sie, im Kocher könnte sich das in den Hintern stecken. Der kommt nach 2 Minuten wieder und sagt, mein Herr, das geht leider nicht. Der hat schon 3 Schnitzel und eine Ente drin. Wenn man Seien wir ehrlich, Freunde, wenn man solche Sachen hört, da steigen einem die Tränen in die Hose, seien wir doch ehrlich. Und da kommt doch einer zum Zoodirektor und sagt, guten Tag, ich möchte gern ein Nilpferd kaufen, was kostet das? Oh, so ein Nilpferd kostet 20.000. Ja, sagt er, ich wohne in so einem Hochhaus im 15. Stock. Ich möchte das da rauffahren. Was kostet? Ja, legen Sie noch einen Tausender drauf, dann haben Sie es oben. Die Nilpferdpacker bringen das Ding, stellen es in den Flur. Sagt er, wo soll das hin? Sagt er, stellen Sie am besten ins Badezimmer. Sagt er, mich geht das ja an sich nichts an, aber was wollen Sie mit dem Nilpferd im Badezimmer? Also ich kann Ihnen das kurz mal erklären. Wissen Sie, sonntags nachmittags kommt immer mein Schwager zu Besuch. Der stellt immer so blöde Fragen. Das ist so ein Pseudo-Intellektueller. Also der, dann sagt er immer, wie lange dauerte der 30-jährige Krieg? Ich sag, weiß ich nicht. Sagt er, wie heißt denn die Hauptstadt von Kathmandu? Ich sag, weiß ich nicht. Sagt er, wann wurde denn Afrika von Kolumbus entdeckt? Ich sag, weiß ich nicht. Und wenn der fertig ist mit seiner Fragerei, dann geht er immer ins Badezimmer, auf Klo. Wenn er wiederkommt, sagt er bestimmt, du in deinem Badezimmer, da steht ein Nilpferd. Kann ich sagen, weiß ich. Wie ein Bekannter zu mir sagt, ich hatte heute Morgen so ein Kater-Frühstück, du. Nur meine Frau war sauer, die hing so an dem Tier. Und geizig ist der geizig, da hat seine Frau mal in den Armen eines Einarmigen erwischt. Und das Einzige, was sie anhatten, waren also das Radio, eine Zigarette. Und der ist so geizig, sagt er, stellt euch hintereinander, ich will euch erschießen. Und der ist mal zu seinem Hausarzt gegangen und sein Hausarzt, das ist eine Kanone, dieser Mann. Der weiß nicht, wie man Hämorrhoiden schreibt, aber der weiß, wo die sitzen. Und das ist natürlich... Der operiert nur barfuß, die Socken braucht er für die Narkose. Also ehrlich, kann ich euch sagen. Ey. Und zu dem ist er hingegangen und hat gesagt, Herr Doktor, können Sie mich ganz schnell kastrieren? So, da haben Sie das auch gut überlegt. So, natürlich machen Sie schnell, meine Frau wartet unten, wir haben nicht viel Zeit, wir wollen ins Kino. Sagt er, gut, wenn Sie unbedingt wollen, da geht er auf die Straße, sagt seine Frau, na Liebling, hast du dich impfen lassen? Sagt er, impfen, ich kam nicht auf das Wort. Das Thema Arzt ist ja immer interessant, immer ein dankbares Thema. Die Ärzte sagen zum Beispiel, Rauchen sei schädlich, dabei gibt es viel mehr alte Raucher als alte Ärzte. Ich meine, das ist... Viele gewöhnen sich das Rauchen trotzdem ab, der Vesuv raucht auch nicht mehr und sind alles diese, natürlich, man will ja auch die Lungen der Kettenraucher anzapfen, man braucht ja Asphalt für den Straßenbau. Da kam einer aus dem Universitätskrankenhaus, humpelte raus an Krücken mit einem Bein, sagt sein Freund, was hast du denn gemacht? Sagt, ich habe mich am Blinddarm operieren lassen. Sagt er, da sieht man so aus, ja, sagt, ich hab mich da vom Professor und als er den Blinddarm raus hat, haben die Studenten so applaudiert, hat er noch eine Zugabe gegeben. Da kam einer raus, verdrehte den Kopf nach hinten. Ich sag, was ist denn mit Ihnen los? Sagt, ich habe einen Furunkel. Der Arzt hat gesagt, ich soll es im Auge behalten. Also, wie die Schwester im Krankenhaus sagt, der Doktor, ihr Simulant von 312 ist eben gestorben. Und, da sagt der Arzt, jetzt übertreibt er aber wirklich, bitte. Da humpelte einer rein, sagt der Doktor, ich bin vom Baum gefallen. Sagt er, hoch? Nee, runter. Die haben im Krankenhaus haben die jetzt eine ganz seltsame Einlieferung gehabt, also eine Frau mit Armbrust. Also das ist bei uns aus dem Dorfteich haben sie jetzt einen rausgezogen. Und der Notarzt kam gleich an und mit den Wiederbelebungsversuchen, nicht? Arme rauf und runter, rauf. Da sagt ein Umstehender, Herr Doktor, so schaffen Sie das nie. Sagt, reden Sie keinen Quatsch, ich bin seit 40 Jahren Arzt. Was meinen Sie, wie viele ich schon gerettet habe? Sagt er, ich bin seit 10 Jahren Pumpeningenieur. Ich sage Ihnen, solange der mit dem Hintern im Wasser liegt, pumpen Sie den ganzen Teig leer hier. Apropos Arzt, guck mal, die Zahnärzte in der Tschechoslowakei, die sollen das ja wahnsinnig schwer haben, nicht? Bei denen darf ja keiner den Mund aufmachen. Ja, natürlich, wenn die da einen Zahn ziehen müssen, die müssen mal versuchen, von hinten an die Wurzel zu kommen, das ist schwer. Natürlich. Das ist auch so ein Bekannter zu mir, ich muss nächste Woche zur Musterung. Ich sag, da habe ich einen Tipp, pass auf, lässt dir alle Zähne draus ziehen. Zahnlose nehmen die nicht. Was meinst du? Ich sag, Zahnlose nehmen die nicht. Der lässt sich alle Zähne rausrupfen. Ich treffe ihn nach 14 Tagen wieder, sag, na, haben sie dich genommen? Nein, die haben mich nicht genommen. Ich sag, wegen Zähne? Nein, wegen Plattfüße. Und, die Bundeswehr, ein schönes Thema, ich weiß es. Die Bundeswehr wurde schon in der Bibel erwähnt. Sie hüllten sich in seltsame Gewänder und irrten planlos umher. Also, Freunde, es ist ja bei der Bundeswehr heute ganz einfach, wenn einem zum Beispiel obenrum was fehlt, geht man zum Oberarzt, wenn einem untenrum was fehlt, geht man zum Unterarzt. In besonderen Fällen geht man dann zum Stabsarzt. Und, da sagte der Stabsarzt mal zu einem, wie heißen Sie? Sagt er, Lehmann. So, das ist ein komischer Name. Haben Sie was dagegen, wenn ich Sie kurz Lehmann nenne? Der geht mir heraus, sagt sein Freund, haben Sie dich genommen? Sagt er, nein. Sagt er, wie hast du das denn gemacht? Sagt er, reden muss man können. Pass auf, und ihm. Und die Tauglichen standen alle angetreten, sagt der Spieß. Hört mal zu, ihr Waldheinis, als Zivilisten seid ihr hergekommen, als Menschen werdet ihr entlassen. Mit allen Sorgen könnt ihr zu mir kommen, ich bin die Mutter der Kompanie, ruft einer aus dem zweiten Glied entzückend, gnädige Frau. Sagt er, was sind Sie denn vom Beruf? Sagt er, ich bin Cellist. Sagt er, gut, Sie gehen in den Hof, sägen Holz. Sagt er, was sind Sie? Sagt er, ich bin Einbrecher. Sagt er, gut, Sie gehen in die Küche, machen ein paar Dosen auf. Sagt er, was sind Sie denn? Sagt er, ich bin Anarchist. Gut, Sie gehen, also, da, Sie sprengen den Rasen. Sagt er, was sind Sie denn? Sagt er, ich bin Dompteur. Sie kommen zur vierten Kompanie, Sie können meinen Kanickel füttern. Sagt er, was sind Sie denn? Sagt er, ich bin Kalkulator. Oder hören Sie mal zu, Sie trübe Tasse. Erst heißen Sie nicht Kalkulator, sondern Kalkutta. Und zweitens habe ich Sie gefragt, was Sie sind und nicht, woher Sie kommen. Das ist ein herrliches Thema. Wie der Oberst sagt, Gefreiter Müller, passt die Uniform? Sagt er, wie angegossen, nur die Hose sind Achselhöhe und etwas zu weit. Da sagt der Spieß, Gefreiter Müller, Sie stehen nachts auf Wache. Plötzlich kriecht eine dunkle Gestalt auf die Kaserne zu. Was machen Sie? Schießen Sie oder was machen Sie? Nein, ich bringe einen Oberst in sein Quartier. Okay. Sagt der Gefreiter Müller, Ihre drei Lieblingsworte sind wohl Wein, Weib, Gesang. Sagt er, nein, meine drei Lieblingsworte sind Reserve, hat Ruh. Da sagt der Gefreiter Müller, Herr Oberst, Sie sitzen ja verkehrt rum auf dem Pferd. Sagt er, reden Sie keinen Quatsch, wissen gar nicht, wohin ich reiten will. Nein, Freunde. Wie heißt es immer so schön? Irren ist menschlich, sagte der Igel und sprang von der Kleiderbürste. Und da ist natürlich wieder einer ins Musikgeschäft kommt und sagt, ich hätte gerne da die rote Trompete, das weiße Akkordeon. So, dann hören Sie mal zu, den Heizkörper können Sie haben, aber der Feuerlöscher bleibt hier. Da soll einer entlassen werden. Sagt der Professor, mein lieber Freund, für uns gelten Sie jetzt als geheilt, aber ich habe eine Bitte, schreiben Sie mir etwas auf den Zettel, was ich so zu den Akten noch legen kann. Sagt der Professor, was soll ich schreiben? Sagt er, ganz einfach, meinetwegen übers Pferd. Sagt er, gut, das Pferd. Trapp, trapp, trapp, trapp, trapp, trapp, trapp. Nächste Seite. Trapp, trapp, trapp, trapp. Nächste Seite. Trapp. Sagt er, wie lange soll das noch so weitergehen? Bis ich Brrr geschrieben habe. Zwei Doofe hatten sie doch angestellt da am Flughafen als Bodenpersonal. Eines Tages sagte einer, du hast schon mal die Düsentreibstoff probiert. Der schmeckt verdammt nach Whisky. Sagt er, ist das wahr? Natürlich, probier mal. Die haben sich unheimlich angetüdelt. Am nächsten Morgen ruft der eine den anderen an und sagt, du, wie geht's dir? Sagt er, gut. Hast Kopfschmerzen? Sagt er, nee, hab ich nicht. Magenbeschwerden? Hab ich auch nicht. Hast schon mal einen fliegen gelassen? Sagt er, nee, hab ich auch nicht. Mensch, mach das nicht. Ich hab das gemacht. Ich rufe aus Alaska an. Da war jetzt ja einer in England, sagte, England ist so ein Land, man sollte es nur überdachen. Und bevor der nun wieder nach Hause fährt, denkt er, bringst du deiner Frau doch ein kleines Geschenk, ein kleines Souvenir. Der entdeckt in so einem Geschäft auch so einen kleinen Knips, ne? Kommt damit an die Grenze und denkt, bevor du den verzollen musst, ne? Steckt sich das Ding in die Hosentasche. Sagt der Zöllner, haben Sie was zu verzollen? Sagt er, nee. Sagt er, lügen Sie nicht, was haben Sie in der Hosentasche? Ach, sagt er, das. Das ist der kleine Knirps für meine Frau. Sagt er, so, dann wird es aber Zeit, dass Sie mit nach Hause kommen. Ja, pass auf, eine zauberhafte Geschichte. Wir werden ja langsam international. Ihr merkt es, eine zauberhafte Geschichte ist ja folgende. Da fliegt doch einer von München nach New York. Im Flugzeug fällt ihm plötzlich ein, wenn du jetzt in New York landest, gehst du in unser Restaurant, der Kellner kommt, der kann dich gar nicht verstehen, der verhungerst du. Da sagt zu seinem Nachbarn im Flugzeug, fliegen Sie auch nach New York? Sagt er, ja, können Sie Englisch? Sagt er, wenn ich nach New York fliege, muss ein bisschen Englisch können. Sagt er, ich kann gar kein Englisch, ich weiß gar nicht, was ich in so einem Restaurant sagen muss. Ich würde da verhungern. Sagt er, was wollen Sie denn zum Beispiel essen? Ach, sagt er, so ein Kaffee mit einem Apfelstrudel, was muss ich da sagen? Sagen Sie einfach Apple Pie and Coffee. Der landet in New York in das nächste Restaurant, der Ober kommt, sagt er Apple Pie and Coffee. Am nächsten Tag Apple Pie and Coffee. Am dritten Tag Apple Pie and Coffee. Der geht eines Tages in die deutsche Botschaft, sagt, ich halte das nicht mehr aus. Ich möchte unbedingt mal was anderes essen, also was Hanfisses, was muss ich denn da sagen? Sagen Sie einfach Ham Sandwich. Der geht wieder ins Restaurant, der Ober kommt, sagt er Ham Sandwich. Sagt der Ober, White Bread or Black Bread? The Ham Sandwich. White Bread or Black Bread? Sagt der Ham Sandwich. White Bread or Black Bread? Auch der Apple Pie und Coffee. Zauberhafte Geschichte. Da wurde in Texas ein Amerikaner, fragte doch in Texas drüben einen Bayern, are you smoking? Sagt er, nee, Trachtenanzug. Und, nein, man muss, ihr merkt schon, man muss also ein bisschen Fremdsprachen können. Ich kann ja auch Esperanto. Ja, ich war ein paar Jahre drüben und guck mal, zum Beispiel auch Italienisch ist heute innen, ist international. Nicht? Italienisch gibt es ja herrliche Übersetzungen, so Eros Center, Casa Tutti Nutti. Call Girl auf Italienisch, Lollo Telefonata, oder Kampfhahn, Kikeriki Kung Fu, kennen Sie doch, herrlich, oder Schmale Straße, Strada Macaroni, oder Zweites Deutsches Fernsehen, Glotze Secondo Germanico, auch schön. Wir wollen international bleiben, ein Spion, das ist wirklich international, der wurde beauftragt, ein Geheimdokument einem anderen Spion mit dem Namen Schmidt zu überbringen. Und als Codewort soll er sagen, wenn er diesem Spion gegenübersteht, schönes Wetter heute. Und wenn der da sagt, hoffentlich bleibt es so, dann ist es der besagte Spion. Er kommt in diese Stadt, an dieses Hochhaus und er sucht mir den Namen Schmidt. Türsch, 12-mal der Name Schmidt. Oh, denkt er, was machst du nun? Irgendwo musst du anfangen. Klingelt beim ersten, sagt, schönes Wetter heute. Ach, sagt er, Sie suchen den Spion, der wohnt im dritten Stock. Nein, kann er nicht. Kinder, geht mal auf Reisen, es ist zauberhaft. Kennt ihr den Unterschied zwischen einem englischen Rentner, einem französischen Rentner und einem deutschen Rentner? Was auch, der englische Rentner nimmt morgens seinen Stock, seinen Bowler und geht zum Bridge. Nee, der französische Rentner nimmt seinen Rotwein, seine Angel und setzt sich an die Zehen. Der deutsche Rentner nimmt seine Herztropfen und geht zur Arbeit. Nee, das ist, ja natürlich. Es ist, nicht wie der Buchhalter sagt, Chef, ich habe zu meinem 25-jährigen Dienstjubiläum mit einer Gehaltsaufbesserung gerechnet. Sagt, da muss ich Sie fristlos entlassen. Buchhalter, die nicht rechnen können, kann ich nicht gebrauchen. Und dann sollen Sie sich mal überlegen, warum Sie Ihr Gehalt immer in einer Geschenkpackung kriegen. Und da sagt doch der eine Beamte zu dem anderen, ne, weckt den und sagt, Willi, kommst du mit zum Mittagessen oder arbeitest du durch? Sagt er, nee, lass mich, mir schwindel, ich habe von Rundschreiben gelesen. Du. Beamte lassen sich am besten bei der Arbeit fotografieren, das wisst ihr, dann sitzen sie ganz ruhig und da kommt doch einer aufs Polizeirevier und sagt, Herr Wachmeister, mein Hund ist entlaufen, was soll ich machen? Dann setzen sie einfach eine Anzeige in die Zeitung, aber er kann doch gar nicht lesen. Wie zwei Polizisten im Peterwagen einen verfolgen, der fuhr immer zickzack, zickzack, die halten den an, ließen den blasen, nix. Sondern Entschuldigung bitte, war wohl ein Irrtum. Die lassen den weiterfahren, wieder zickzack, wie von der Funkel gejagt. Nicht? Die halten ihn wieder an, blasen nichts. Entschuldigung, die lassen den weiterfahren. Der fährt wieder zickzack. Sagt der eine Wachmeister plötzlich, Mensch, wir Vollidioten, wir haben doch Mayonnaise in den Garnelen. Guck dir das doch an. Das ist doch ein Engländer, wenn man den Beifahrer blasen lassen. Mensch. Das ist, und das ist doch, Es ist sauerhaft. Ich hab's gemacht. Ich hab zum Beispiel eine Bekannte, also die ist so dick, also die kann eine Flurtür öffnen, ohne die Küche zu verlassen. Und das ist, also die sagt immer, ich kann essen, was ich will, ich werde nicht dünner. Und die ist 18 Jahre alt, aber noch sehr rüstig. Und die, ja, frisch, aber schon dankbar, sagt man ja. Also die pendelt ewig zwischen Beichtstuhl und Mütterheim. Könnt ihr vorstellen? Also, sagt sie zu mir, ich habe in der letzten Zeit so fürchterliche Träume. Ich träume, also, dass ich jede Nacht mit so einem Mofa durch Ostfriesland fahre. Ich sag, pass auf, da habe ich einen guten Tipp für dich. Ich habe einen Freund, der ist Psychiater. Da gehst du mal hin, der befreit dich davon. Und wie es der Zufall will, ein paar Tage später treffe ich einen Bekannten, der sagt, du, ich habe immer Scheißträume. Oh, bei mir laufen jede Nacht im Traum so 10 nackte Weiber durch die Wohnung. So, das kann ich mir ganz angenehm vorstellen. Ja, die knallen immer so mit der Tür, sagt er. Ich sag, pass auf, da habe ich einen Freund, der ist Psychiater. Zu dem gehst du mal, der nimmt dir die Weiber ab. Sagt er, meinst du? Ich sag, da musst du hingehen. Ich treffe ihn kurze Zeit später. Ich sag, na, ist alles okay? Sagen, die Weiber sind weg, aber jetzt fahre ich jede Nacht mit dem Mofa durch aus Friesland. Das ist ein Typ, ehrlich. Und der macht immer Sachen. Da geht dann an die Quittenengeschäft und sagt, guten Tag, was gibt's Neues? Und sagt er, hören Sie mal zu, ich habe hier also wirklich eine Rarität, ein sibirisches Klo 1755. Sagt er, wie funktioniert das? Ganz einfach, zwei Stöcke einrahmen Sie in die Erde, halten sich dann fest, mit dem Mann jagen Sie die Wölfe weg. Es ist Hammer. Und ich sag, kürzlich zu einem, ich sag, was machst du jetzt beruflich? Sagt er, hab einen neuen Job auf dem Bauernhof. Ich sag, was machst du denn da? Sagt er, kaka. Ganz einfach, morgens hol ich mir die ganzen Hühner aus dem Stall und sag mal, put. Komm, alle raus. Sagt er, aber abends habe ich viel Ärger. Die ganzen Hühner gehen mir in den Stall. Nur eins, bleib immer stehen und sag mir, du, wenn du nicht gleich in den Stall gehst, dann mach ich dich aber kaputt, put, und dann kommen die alle wieder raus. Es ist entzückend. Naja, jetzt sind wir auf dem Lande. Wie der Bauer zu seinem Arzt humpelt und sagt, Herr Doktor, ich habe mir meinen Fuß verstaucht. Sagt er, wie ist das denn passiert? Sagt er, ich wollte einem Kind ausweichen, bin von der Couch gefallen. Sagt er, aber... Herr Doktor, Sie wissen... Ich bin Bauer, ich habe dann immer Schwierigkeiten mit der Krankenkasse. Können wir das nicht irgendwie mal so als Arbeitsunfall deklarieren? Können wir das nicht anders? Ja, schreiben wir am besten beim Samenstreuen aus der Furche gefallen. Die Bauern haben das auch schwer heutzutage, wie mein Nachbar kürzlich sagte. Also ich habe so viel Ärger. Vorletztes Jahr ist mir meine ganze Ernte vertrocknet, nicht? Letztes Jahr ist mir die ganze Ernte verregnet. Jetzt hat Mercedes auch noch 5 Jahre Lieferfrist. Also, auf dem Lande, da sagt der älteste Sohn zum Bauern, Papa, ich möchte gern ein neues Auto. Sagt er, solange der Traktor nicht bezahlt ist, kriegst du kein neues Auto. Kommt der Zweite und sagt, Papi, ich möchte gern ein neues Moped. Sagt er, solange der Traktor nicht bezahlt ist, kriegst du kein neues Moped. Da kommt der ganz Kleine und sagt, Papi, ich möchte gern ein neues Dreirad. Sag, solange der Traktor nicht bezahlt ist, kriegst du kein neues Dreirad. Der Kleine ist sauer, geht auf den Hof, da hockt der Hahn auf der Henne, der gibt ihm einen Tritt und sagt, solange der Traktor nicht bezahlt ist, gehst du zu Fuß. Freunde, Ich muss es jetzt leider sagen, ich kratze jetzt die Kurve. Nein, ich muss es jetzt wirklich sagen, Freunde, es hat mir viel Spaß gemacht heute Abend. Ich bleibe bis zum nächsten Mal, ihr Fips Asmus. In diesem Sinne, tschüss!